Deutschlandfunk. Hintergrund. Guten Morgen. Hallo. Berlin in strahlendem Sonnenschein. Gleich neben dem alten Flughafen Tempelhof sitzt die Polizeidirektion 5 in einer ehemaligen Garnison. Kerstin Ismer und ihre Kollegen, die Tatortfotografen Daniel Hallatsch und Dirk Czarnecki, stehen zwischen vier tiefroten Ziegelsteingebäuden auf einem kleinen Sportplatz. So, erzähl mal, was haben wir hier? Ja, wir haben hier den Verkehrsunfall, den schweren, mit Beteiligung von 2 Lastwagen und 3 Autos. Die Polizeihauptkommissarin weist ihre Kollegen von der Kriminaltechnik in die Situation ein. Im Hintergrund dröhnt laut eine Klimaanlage. Ja, ihr seht ja selber, das ist eine große Strecke. Dementsprechend bräuchten wir halt den Einsatz der Drohne, damit wir eben für die spätere Ermittlungsarbeit bessere Übersicht bekommen. Gut, dann bereiten wir jetzt unsere Sachen vor, melden uns beim Tegel Tower an und kommen dann neu, wenn wir startklar sind. Alles klar. Ob bei der Polizei oder beim Filmdreh, Drohnen sind die aufstrebende Technologie am Himmel. Nicht nur beim Militär, sondern gerade auch in der zivilen Welt. Das Image der Flugobjekte allerdings ist mies. Die Kriegseinsätze sind schuld, meint Jürgen Altmann. Der Physiker und Friedensforscher hat bis zu seinem Ruhestand an der Technischen Universität Dortmund gearbeitet. Das folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den Kampfdrohneneinsätzen der USA und Israels und Großbritannien im Nahen und Mittleren Osten, wo eben zum Teil völkerrechtswidrig Zivilisten bekämpft werden. Das ist das, was über Drohnen im Wesentlichen in die Zeitungen gekommen ist und in die Medien. Für das schlechte Image sorgen aber auch Pläne und erste nicht-militärische Einsätze zur Überwachung von Menschen auf Demonstrationen, wie etwa durch die Polizei in Sachsen seit 2008. Jürgen Altmann sieht das kritisch. Wenn man befürchten muss, dass man die ganze Zeit beobachtet wird, wenn man im Freien ist, dass, wo man es nicht weiß, Drohnen über einen fliegen und einen beobachten, vielleicht sogar mit Gesichtserkennung und so weiter, dann hat das möglicherweise deutliche Auswirkungen darauf, wie man sich verhält. Es gibt ein Recht auf Anonymität, es gibt ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und immer beobachtet zu werden, ist eben damit eigentlich nicht vereinbar. Der Einsatz von Drohnen, um Menschen zu überwachen, ist für Jürgen Altmann ein Dammbruch. Denn während man den Hubschrauber deutlich sehen und hören kann, ist das bei den unbemannten Flugobjekten schon deutlich schwieriger. Vorausgesetzt, es gäbe in Zukunft mehr zivile und vor allem positiv besetzte, von den meisten für sinnvoll erachtete Einsatzmöglichkeiten, könnte sich das Bild der Drohne wandeln. Vom Kriegsgerät hin zum Helfer aus der Luft. Eilige Medikamentenlieferungen im Notfall, Vermisstensuche und Erkundungsflüge nach Katastrophen, Aufklärung von Verbrechen und Rekonstruktion schwerer Unfälle. Hier ist ein Anschlagsschutz. Ja. Auf dem grünen Kunststoffbelag des Sportplatzes zwischen hohen roten Wänden bauen Daniel Hallatsch und Dirk Czarnecki ihr Fluggerät auf. Eine Kameradrohne. Doch sie nennen die Drohne nicht Drohne, sondern ganz korrekt UAS-POL. Das steht für Unmanned Air System Polizei. Wir setzen die UAS-POL jetzt so weit zusammen, und zwar die Rotoren auf. Also Sie bauen gerade die Rotorblätter an die Drohne. Die Rotorblätter an die Drohne an, an die UAS-POL. Da haben wir 4 Stück an der Zahl. Fertig aufgebaut misst die Drohne mehr als 1 Meter im Durchmesser. Sie steht auf 4 federnden Kufen aus dünnen Metallbändern. In der Mitte ein schwarzer Zylinder mit Akkus und Elektronik. Darunter hängt eine große Kamera. 4 zierliche Ärmchen tragen die Rotoren. So, Funkantenne. Noch ein paar Handgriffe am großen Transportkoffer. Er enthält die Funktechnik und einen Akku. Dann sind wir eigentlich schon fast startklar. Dann können wir uns beim Tegel Tower anmelden und uns die Starterlaubnis holen. Schönen guten Tag, Czarnecki hier vom LKA KT14. Ich grüße Sie. Ich wollte einen UAS-Polflug anmelden in der Direktion 5. Gut, dann starten wir. Doch alles nur eine Übung. Heute hebt die Drohne keine 2 Zentimeter vom Boden ab. Ein wichtiger Staatsgast ist in der Stadt. Absolutes Flugverbot. Daniel Hallatsch tut also nur so, als ob er flöge. So, wir starten an einem Punkt außerhalb des eigentlichen Geschehens, fangen an einem Punkt X an und fliegen jetzt systematisch Strecke für Strecke mit einer Überlappung der einzelnen Bilder von ca. 60% die Strecke ab und fertigen Einzelbilder. Dazu nähern wir uns dem Geschehen, auch dem Trümmerfeld, den einzelnen Fahrzeugen und nehmen jeden einzelnen Bereich, wie gesagt, mit einer Überlappung von ca. 60%, um nachher ein Panorama daraus zu erstellen. T

Wir mussten schon Flüge beenden, insbesondere an gefährdeten Objekten wurde den Betreibern dort gesagt, ganz deutlich, sie müssen das Ding wieder runterholen. Die meisten haben dafür Verständnis. Ich glaube auch so ein bisschen Angst, dass wenn sie dem nicht nachkommen, dass dieses teure Fluggerät dann vielleicht beschlagnahmt wird. Und daher sind dann alle ganz schnell damit einverstanden und holen das runter. In der jüngeren Vergangenheit haben Vorfälle mit Drohnen zugenommen. So flog im Dezember 2014 ein unbemanntes Luftfahrzeug über das französische Atomkraftwerk Civaux. Und im April 2015 landete eine Drohne auf dem japanischen Regierungssitz. Was das Ziel der unbekannten Piloten war? Unbekannt. Drohnen werden weitere Lebensbereiche erobern. Wissenschaft und Wirtschaft finden immer neue Einsatzfelder. Mithilfe von Drohnen könnten Wälder ferngesteuert wieder aufgeforstet werden, indem die Fluggeräte Samen geordnet auf großen Brachen verteilen. Drohnen könnten Stromtrassen und Pipelines kontrollieren und Drohnen könnten Rehe und ihre Kitze aus Feldern aufschrecken und so vor der nahenden Erntemaschine warnen. Doch was auch immer Drohnen tun sollen, ihr Einsatz wird erst dann richtig effizient, wenn nicht jedes Flugobjekt einzeln gesteuert werden muss. Ziel der Entwicklung sind deswegen teil- oder vollautonome Systeme. Im Herbst 2014 steigt eine gelbe Drohne gen Himmel. An der Nordsee, nahe der niederländischen Grenze. Hier testet das deutsche Logistikunternehmen DHL. Man gehe in die heiße Phase des Paketkopter-Projekts, erklärt Ole Nordhoff, Geschäftsbereichsleiter Geschäftskunden bei DHL. Wo wir mittels eines unbemannten Flugsystems von der Nordseeküste hin zur Insel Jüst geflogen sind und eilige Medikamente auf die Insel Jüst gebracht haben. Zusammen mit der Technischen Hochschule Aachen und einem Drohnenhersteller startet DHL ein bis dato einzigartiges Pilotprojekt. Das Besondere, die Drohne ist auf sich gestellt. Sie fliegt einen programmierten Kurs ganz ohne menschliche Eingriffe. Der Kopter ist die 12 Kilometer vom Festland zur Insel völlig autonom geflogen. Nur waren die Flüge notwendig? Immerhin verfügt Jüst nicht nur über regelmäßige Fährverbindungen, sondern auch über einen eigenen Flugplatz. Das waren eben Fälle und eben auch Notfälle, die so nicht hätten bewältigt werden können. Sprich, immer wenn die Fähre nicht fährt oder wenn eben der Nebel es nicht zulässt, dass herkömmliche Flugzeuge auf der Insel landen, so war es eben möglich, diese Medikamente eben auch zuzustellen. Dafür brauchte der Paketspezialist eine Sondergenehmigung der Luftfahrtbehörden sowie die Zustimmung von Flugsicherung und diversen lokalen Behörden. Am Ende konnte das Unternehmen seine Drohne in einem eigens eingerichteten Luftkorridor bei Wind und Wetter allein fliegen lassen. Die Gesetzgebung findet Ole Nordhoff noch zu eng. Was wir uns wünschen, ist natürlich zum einen ein bisschen mehr Sicherheit und Klarheit zu schaffen, welche Auflagen überhaupt erfüllt werden müssen, um einen solchen Forschungsbetrieb durchzuführen. Und natürlich wünschen wir uns auch für zukünftige Projekte die Möglichkeit, noch mehr Live-Anwendungsfälle auch wirklich auszutesten. Auch Buchautor Thomas Wiegold beschreibt ein Szenario, das erst durch eine liberalere Gesetzgebung möglich würde. Da sagen zum Beispiel kommerzielle Unternehmen, würden wir jetzt die Pipeline-Strecke abfliegen, um zu gucken, ob die Pipeline ein Leck hat, müssten wir theoretisch alle 1000 Meter landen, weil soweit reicht unsere Genehmigung, und dann wieder neu starten, also einen neuen Flugaufstieg beginnen. Das ist natürlich nicht so richtig praktisch und führt nicht dazu, dass diese Technologie richtig einen Durchbruch erlebt. Der Boom der Drohnen setzt die Regierung unter Druck und verlangt nach neuen Regeln. Die Behörden legen jedoch aktuell keinen Wert darauf, mit den Medien darüber zu sprechen. Das Luftfahrtbundesamt verweist an die übergeordnete Behörde, das Bundesministerium für Infrastruktur und Verkehr. Doch auch dort steht niemand für ein Gespräch zur Verfügung. Für die Frage nach Abwehr von Gefahren durch Drohnen sind die Innenministerien zuständig. Doch erneut kein Interview. Das Bundesinnenministerium verweist auf die Innenministerkonferenz der Länder. Dort arbeite eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe an Regeln und Maßnahmen zur Detektion und Abwehr von unbemannten Flugobjekten. Die teilt mit, die Ergebnisse und Berichte seien als vertraulich eingestuft. Nur die in Köln angesiedelte European Aviation Safety Agency, EASA, ist gesprächsbereit. Diese Behörde der Europäischen Union arbeitet seit geraumer Zeit an Empfehlungen, wie Drohnen aller Art, auch militärische, in den Luftraum integriert werden können. Dabei will die Behörde einen Kompromiss finden zwischen Luftverkehrssicherheit auf der einen und genügend Freiraum für Innovation auf der anderen Seite. Im März veröffentlichte die Behörde ihr Konzept. EASA-Sprecher Elias Maragakis. We're not talking about types of drones, but types of operation. Wir wollen Drohnen nicht nach Typ, sondern nach der Art des Einsatzes einordnen. Denn der Einsatz definiert, wie kritisch ein Drohnenflug ist und nicht unbedingt Gewicht und Größe. Wir haben drei Kategorien ausgemacht, die sich danach richten, wie man die Drohne einsetzt. Der Flug des Hobbypiloten im Park gilt dann ganz genauso als risikoarm wie die Panorama-Luftaufnahme eines Filmteams. Beide landen in der offenen Klasse, egal ob gewerblich oder privat. So that would be the open category, where again from an aviation safety perspective. Das ist die offene Klasse, von der aus Sicht der Luftsicherheit kein großes Risiko ausgeht. Von der nächsten schon eher, die spezifische Klasse. Das sind speziellere Flüge, wie zum Beispiel Kontrollflüge an Gebäuden. Da soll dann geprüft werden, wie groß das Risiko für Menschen und deren Besitz ist. Kann da was kaputt gehen? In diese spezifische Klasse würden auch die Flüge fallen, für die es heute noch eine Sondergenehmigung braucht, wie die autonomen Flüge übers Meer des Medikamentenshuttle nach Jüst. Die dritte Klasse schließlich orientiert sich an den aktuellen Regeln für den bemannten Luftverkehr. Dabei geht es beispielsweise um Drohnen, die künftig die Größe eines Passagierjets erreichen könnten oder sehr hoch und lange fliegen können, seien es riesige Frachtdrohnen oder militärische Spionageflieger wie die Eurohawk. Die EASA hat sich auch Gedanken gemacht, wie sich sensible Bereiche wie Flughäfen oder andere Sicherheitszonen schützen lassen. Ihr Ansatz? Geofencing. Ein virtueller Zaun markiert durch Koordinaten. Geofencing. That means there are no-go areas for these drones. Geofencing, das bedeutet no-go areas für Drohnen. Wir wollen Sicherheitszonen wie Flughäfen direkt in die Software der Flugobjekte als verbotene Bereiche einprogrammieren. Da kann die Drohne dann nicht reinfliegen. Ich glaube, die meisten verkauften Drohnen in Europa sind dafür auch schon vorbereitet. Most of the devices being sold even in Europe have a provision for geofencing. Noch ist das Konzept in Abstimmung. Elias Maragakis sagt, die EU-Länder könnten sich aber in Hinblick auf eigene Regelungen schon daran orientieren. Wenn die Arbeiten an dem Konzept fertig sind, ist die europaweite Einführung der neuen Regeln ab Ende 2017 geplant. Neue Entwicklungen, neue Gesetzgebung, aufpoliertes Image. Schon in naher Zukunft könnten unbemannte Flugobjekte zum Alltag gehören. Forscher Jürgen Altmann bleibt skeptisch. Wenn es in die dritte Dimension geht, in den Luftraum, dann gibt es eben ganz neue Gefahren. Und ich denke, da ist eben sehr viel Vorsicht nötig, Bemühungen, den Luftraum generell für unbemannte Flugzeuge freizugeben. Da besteht schon die Gefahr, dass das zu leichtfertig passiert und möglicherweise wird erst der erste große Unfall dann wieder nötig sein, um da zu besseren Regelungen zu kommen. Thomas Wiegold hingegen resümiert ganz trocken: Ehe wir Schwärme von Drohnen haben, die im Luftraum um uns unterwegs sind, haben wir Schwärme von Drohnen zu Lande. Nämlich selbstfahrende Autos, die nennen wir nur im Regelfall nicht Drohnen. Sie sind auch von der Wahrnehmung her anders besetzt als Drohnen, aber im Grunde genommen ist genau das Gleiche. Nur, dass sie eben bodengebunden unterwegs sind und nicht in der Luft.